Es war 3.43 Uhr. Manuela blickte verschlafen auf den Radiowecker neben ihrem Bett und blinzelte. Irgendetwas hatte sie aus ihrem Schlaf gerissen. Doch sie brauchte ein paar Atemzüge, um sich zu orientieren. Sie war zu Hause, in ihrem Bett. So viel war klar. Aber irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas war anders als sonst. Sie tastete nach rechts und erschrak. Ihr Mann war verschwunden.